Hallo, liebe Studenten. Wir stellen euch verschiedene Fragen zu den gehörten Texten in verschiedenen Zeiten und einfach so, wie man im täglichen Leben spricht. Vor vielen, vielen Jahren musste ein Pilot mitten in der Wüste notlanden. Plötzlich hat er eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Plötzlich hat der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Wer hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Der Pilot. Der Pilot hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Er hörte plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Hat der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Ja, der Pilot hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Der Pilot hörte plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Hat der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Oder hat seine Mutter plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Der Pilot hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Seine Mutter hat keine Stimme gehört. Seine Mutter hörte keine kristallklare, zarte Stimme. Was hat der Pilot plötzlich gehört? Der Pilot hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Er hörte plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Hat der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme oder eine laute Stimme gehört? Der Pilot hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Wann hat der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Plötzlich hat der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Hat der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Ja, der Pilot hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Wie war die Stimme? Kristallklar und zart. Die Stimme war kristallklar und zart. War es eine laute Stimme? Nein, es war keine laute Stimme. Die Stimme war kristallklar und zart. War es eine leise Stimme? Ja, es war eine leise Stimme. Es war keine laute Stimme. Die Stimme war nicht laut. Wie war die Stimme? Die Stimme war kristallklar und zart. Wann hat der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme gehört? Nach seiner Notlandung hat der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Nach seiner Notlandung hörte der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme. Hat der Pilot plötzlich einen Lärm gehört? Nein, der Pilot hat keinen Lärm gehört. Er hörte plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Er hat plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Wessen Stimme war es? Das ist der wesentlichste Teil des Studiums. Erstens, jede Frage hören. Zweitens, Pause machen. Drittens, jede Frage sofort beantworten.